Wir sind erreichbar unter brüder@wdr.de und freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Lieber Gott, bitte erlöse uns von diesem Fluch. Bitte steh uns bei, schütze die Überlebenden auf diesem Schiff und weise uns einen Weg. Gib uns die Kraft, gegen das Böse zu bestehen. Lieber Gott, ich flehe dich an. Lass uns nicht im Stich. Sie kommen. The Cruise.